Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir's soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Dein ewige Treu und Gnade, o Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade, dem Sterblichen geblüht. Und was du dann erlesen, das treibst du stark erhält und bringst zum Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du was deinen Kindern ersprießlich ist, willst du. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freud. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Er wird zwar eine Weile mit seinen Trost verziehn und tun an seinen Teile, als hätten seinem Sinn er deiner sich begeben, und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als frage er nicht nach dir. Wird's aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich entbinden, da du's am Mindesten gläubst. Er wird dein Herz erlösen von der so schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast. Wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankeschreie den Sieg und Ehrenkron. Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand, und du singst Freudenpsalmen dem, der dein Leid gewandt. Mach Ends, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände, lass bis in den Tod und allzeit deine Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein.